nicht Taylor Swift. Taylor fickt nicht Taylor Swift. Taylor fickt nicht Taylor Swift. Küche, Keller, Garten, Lift. Taylor fickt nicht Taylor Swift. Küche, Keller, Garten, Lift. Taylor fickt nicht Taylor Swift. Küche, Keller, Garten, Lift. Taylor fickt nicht Taylor Swift. Küche, Keller, Garten, Lift. Taylor fickt nicht Taylor Swift. Taylor fickt nicht Taylor Swift. Taylor fickt nicht Taylor Swift. Taylor fickt nicht Taylor Swift. Dann lieb ich halt ihr Bild an der Wand.